Kundgabe 5616. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.3.1953. Trostreiche Vaterworte. Ich bin euch wahrlich recht nahe, auch wenn ihr euch verlassen fühlet von mir. Denn ich vergesse euch nicht, nur halte ich mich oft verborgen, um euch zu veranlassen, nach mir zu rufen. Denn ihr sollet mich nicht vergessen. Die Verbindung von euch zu mir in Gedanken hat eine wahre Wunderwirkung an eurer Seele. Und diese will ich der Seele zuwenden. Und darum dürfet ihr nicht lau werden in eurem Verlangen nach mir. Ihr müsstet euch immer und immer wieder mir gedanklich zuwenden, weil ihr euch dann öffnet und meinen Kraftstrom euch zuleitet, der allen zugeht, die sich mir verbinden. Darum kommen auch Stunden über euch, wo ihr bedrückt seid, wo die Not euch ängstlich macht und ihr Hilfe suchet bei mir. Und ihr werdet keine Fehlbitte tun, denn so ihr mich rufet, höre ich euch und gebe euch, was ihr verlangt. Meine Gegenwart, die stets für euch Hilfe bedeutet. Jede Angst und Sorge ist wahrlich unnötig, solange ihr euch mir nähern dürfet in Gedanken oder durch Liebeswirken. Ich bin euch nicht fern, und wäre ich es, so ist euer Ruf nach meiner Nähe wahrlich das beste Mittel, euch meiner Gegenwart zu sichern. Denn jedem Verlangen des Herzens komme ich nach, weil nur ein gläubiges Herz mich rufet und dieses ich niemals enttäuschen werde. Jeder Gedanke von euch zieht mich zu euch, so wie er sich bejahend zu mir äußert. Darum braucht er es keine Not zu geben auf Erden. Ihr könntet jede Sorge bannen, so wie ihr nur mich anrufen und mir alle eure Nöte und Sorgen vortragen würdet. Denn ich kann und will euch helfen, wenn ihr mir vertrauet. Und euer Vertrauen kommt zum Ausdruck in der gedanklichen Verbindung mit mir, in der Hoffnung, die ihr auf mich setzet, als auf euren Vater, der seine Kinder liebt und sie also nicht in der Not belässet. Vergesset meiner nicht, bleibet in Gedanken stets mit mir verbunden und ich werde euch dann immer gegenwärtig sein. Und wo ich bin, kann keine Not sein. Wo ich bin, ist immer der Helfer, der alle Not zu bannen vermag. Amen.